So. Der Stefan hat vom Stuhl gekippt. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf mich offensichtlich nicht zu sehr bewegen, sonst werde ich rausgeschmissen. herzlich willkommen zum Zeitgeist, darf heute ich sagen, weil das zum ersten Mal ein Live-Hangout ist. Wir haben zwar niemandem was gesagt, deswegen kann keiner was hören. Aber wir sind richtig live und es läuft über mein Konto, deswegen darf ich sagen, herzlich willkommen zum Zeitgeist. Heute mit Naomi Fern. Hallo, guten Morgen. Hallo, Naomi. Und Sascha Tau. Ja, hallo, guten Morgen. Und meiner Wenigkeit, Stefan Dinter. Hey! Yeah! Gut, jetzt übernimm du wieder, das ist mir ein bisschen zu seltsam. Ja, klar. Oh Gott, was tue ich hier? Ich 1800 Mal ich. ja, heute verschiedene Themen, ein bisschen Weihnachtsvorschläge, glaube ich, und das erste Mal wollten wir über irgendwie Facebook ein bisschen reden. Ja, genau. Also erstmal vielleicht, warum wir das hier live machen, ist, dass die letzten Aufnahmen, habt ihr ja gesehen, sehr asynchron waren und zeitversetzt und so. Und jetzt, um es mal milder auszudrücken. Ja, die Podcasts waren 2,5 Stunden lang teilweise, habe ich gesehen, aber das war nur 2,5 Stunden Bild. Der Ton ging nur knapp eine Stunde. Um es kurz technisch zu erklären, weil das Google Plus Signal kommt über meinen Laptop rein, geht dann durch die Kaffeemaschine, durch den Wasserkocher in meinen Rechner rein und da kommt dann ein Bild, was auf 12 Fenster projiziert wird, was eine Software jedes einzelne Bild doppelt aufnimmt und dann später gleichzeitig live wieder in ein Bild reingerechnet wird und daher kann es manchmal zur Verzögerung kommen. Ja. Deswegen haben wir es jetzt umgestellt. Die ersten gingen ganz gut, weil damals hat er noch seinen alten Gitarrenverstärker vorgeschaltet, aber, aber der hat jetzt kaputt. Auch das Zeitliche gesegnet. Hättest du nicht den von Ikea nehmen sollen. Ja, oh Gott. Ah, hier sind im Moment 2 Grad und es schneit. Wie sieht's bei euch aus? Es schneit, aber ich wohne ja auch in Stuttgart. Also. Das war jetzt relativ unüberraschend. Wie ist bei dir in Untertürkheim? Ah. Hier schneit's nicht, aber es ist auch nicht dolle warm. Es regnet aber wie Sau. Mhm. Rotzregen. Ja, Facebook, wir hatten vorhin irgendwie das Ding gehabt mit diesen, dass man ja jetzt seine Accounts bewerben kann, wenn man Geld dafür ausgibt. Und das findet man erstmal so, naja, was betrifft's mich? Ich muss es ja nicht unbedingt bewerben. Wenn man jetzt einen kleinen Verlag hat, findet man das ein bisschen doof, weil auf einmal die Reichweite klar beschränkt wird. Aber was ich wirklich lustig finde für mich jetzt als Normal-User, ist Facebook dadurch viel billiger geworden, weil auf einmal so Kleinanzeigen kommen. Ich kriege dauernd von irgendeinem Fischrestaurant in Heidelberg gesponserte Beiträge. Ja, guck doch mal in dem Fischrestaurant in Heidelberg vorbei. Und es kriegt so ein Anzeigenblättchen-Charakter auf einmal. Ja. Also, ich weiß auch nicht. Ich meine, es war vorher schon ja irgendwie so ein Pinboard in der Schule, so wo alle alles also hinpinnen. Noch bin ich auch immer irritiert, wenn dann so eine Art gesponserter Link oder irgendwie Werbung kommt oder irgendwie so, ich so, hä, das hat Neffel einen Scheiß geschrieben oder irgendwie so. Und ach so, okay, Werbung. Und so, da muss man auch sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber was ich auch interessant finde, ist, wenn jetzt Facebook will ja dann nicht nur von Unternehmen oder so Geld, oder du kannst auch als Privatperson 5 Euro spenden. Exakt. Spenden, höhere Reichweite. Und das finde ich ganz interessant, weil das heißt ja auch, also so viel Geld kann man gar nicht damit verdienen, also mit meinen Privatdaten scheinbar, wenn ich dann auch noch selber bezahlen muss. Geht es nicht eher mehr darum, noch einen Bonus aus dir rauszuhauen, dass du erst deine Daten hergibst und ihm dann noch Geld gibst dafür, dass deine tollen Videos, die du auf YouTube gefunden hast, besser gefeatured sind? Deine peinlichen Ferienfotos und peinlich? Wir sprechen uns nachher. Ich sprach mehr von der Allgemeinheit. Ich meine, es ist irgendwie so, als ob du dein Mittagessen nicht nur fotografierst, sondern auch noch dafür zahlst, dass die Leute das dann sehen dürfen. Ja, das ist schon das Mittagessen bezahlt. Und hast du das Mittagessen bezahlt, genau. Ja, es ist ein bisschen, also ich, das Lustige ist, dass ich wirklich mich ertappt habe, dabei zu denken so, ja, jetzt ist Facebook irgendwie so billiger geworden und dann habe ich gedacht so, naja, so richtig teuer war es ja noch nie. Es ist ja jetzt nicht irgendwie eine Plattform, in der es darum geht, wirklich ganz toll zu sein. Ja, aber das war ja auch so, dass die Facebook ist ja in die Börse gegangen und dann hat man gesagt, was ist denn das Geschäftsmodell von Facebook und so Kram und ich glaube, daher kommt jetzt auch dieses Bezahlzeug. Naja, klar. Und da sieht man ja auch, dass die so ein bisschen auch aus dem Loch pfeifen halt. Ja. Also da an dem Glauben möchte ich zumindest festhalten. sag dir das mal, Sascha, das ist gut. Ja, vom Spiegel immer. Ich träume auch immer wieder davon. Ja gut, na fein, dann hätten wir das. Facebook. Ja, was mich ja bei, also erstmal, ich darf da eigentlich gar nicht mehr drauf. Ich habe gerade schon zu Sascha gesagt, ich darf zu Hause, ich muss das Internet zu Hause wieder abschaffen, das geht gar nicht. Du kommst nicht mehr zum Arbeiten? Die letzten 2 Monate, ich will es gar nicht umschreiben. Hier sieht es aus wie bei einem Programmierer zu Hause. Es ist nicht gut, es fehlen eigentlich nur noch die Pizzakartons. Und der Bart. Ja, wir haben einen. Warte, hier gibt's doch so einen Bart. Stimmt, ja. Zieh dir mal den Bart an, bitte, sonst krieg ich das nicht, ist das nicht authentifizierbar. Nee. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, sehen deine Haare noch zu frisch gewaschen aus, um wirklich als Programmierer durchzugehen. Ja, ich habe ausnahmsweise mal geduscht. Jetzt wissen wir auch das. Du mit diesem Trotz. Ja, stimmt, wir können ja jetzt diese tollen Effekte zuschalten. Wahrscheinlich fliegt man gleich raus, wenn man die anschaltet. Ja, das Ding ist auch, wir werden es so geil finden und es später angucken und dann denken so, oh Gott, wir deppen. Das überrascht wieder keinen. Nee, aber was ich so ein bisschen frech finde, ist, dass die Hauptwerbung, die bei mir immer auf Facebook erscheint, ist alleinerziehende Männer in deiner Umgebung. Also, liebes Neu.de, ich wohne in Berlin. Wenn ich alleinerziehende Männer finden will, dann muss ich nur vor die Tür gehen. Du brauchst, glaube ich, nicht mal vor die Tür gehen. Das reicht wahrscheinlich. Mach einfach die Tür auf, dann kommst du von selber rein. So. Guckst, was der Wind reinweht. Ich kann ja keinen Schnuller werfen, ohne dass du Alleinerziehende triffst. Das ist ja wirklich lustig, weil es... Und das Gemeine ist, dass zum Beispiel dein Bruder Stefan, der Matti, ja, der kriegt nämlich einfach nur Frauen ab 30 angeboten. Ja, da ja, steht dann immer... Aber da ist er ja sauer, er wollte ja Frauen unter 20. Moment. Nein, ich glaube nicht, dass er wirklich Frauen unter 20... Als Nanny, als Au-pair, als, Sie wissen schon. Ich weiß auch nicht, also manchmal denke ich, sind die ziemlich gut mit dem Profiling von deinen Daten, aber ich kriege im Moment iPhone-Hüllen und Style dein Auto anzeigen. Die kenne ich. Zwei von dein Thema. Absolut nicht interessiert. Ja, jetzt kommt's raus. Also vielleicht insofern, für den anderen Dinter gedacht, den es da gibt. Vielleicht bringen die Dinter. Genau. Für den ist dann wahrscheinlich auch, zieht sich ihre Katze zurück, Fellway schenkt deiner Katze Wohlbefinden und Geborgenheit. Jetzt aber testen. Ja, schon wieder. Alleinerziehende Männer sind auf der Suche nach dem zweiten Glück in der Liebe. Das zweite Glück erst. Das müssen aber junge alleinerziehende Männer sein. Immerhin. No, also wenn es noch Glück ist, ist okay. Ja. Aber und folkloristische Schönheiten mit Seele. Folkloristische Menschenhandel? Mit Seele. Sag mal, auf was für Webpages hängst du rum, wenn du gerade nicht auf Facebook bist? Ich glaube, wenn sie das sagen könnte, würdest du das Internet nicht abschalten. Heiße alleinstehende Männer. Oh ja. Die Kunst von Nelson allein, Mandela. Alleinstehende Männer. DILF. Alleinstehende Väter. Wieso gibt es keine DILF-Dingsen? Daddies I Love to Fuck? Das gibt es sicherlich auf das ist Rule 34. Also... Ich würde denken, das gibt's. Ich kann es ja mal eingeben. Nein, tu es nicht. Mal sehen, was ich da für Daddies kriege. Wir könnten einen neuen Comic machen, der heißt Dilfbert. Oh nein. Aha. Ich glaube, ich gebe es mal ein. Gibt's in Urban Dictionary gibt es das als Abkürzung. Na dann. Dads I'd like to phone with. Yes. Okay. Aber irgendwas Sinnvolles. Scheint aber so eine Gay-Sache zu sein. Ja, siehst du? Ja, ich meine, das musst du halt co-opten, ja, das musst du besetzen. Aber irgendwie passt es doch mit alleinerziehenden Männern. Aber es ist halt höchst unmoralisch. Warum sind sie alleinerziehend? Weil sie schwul geworden sind. Geworden. Diese eine kleine grüne Tablette. Hätte ich Bin schwul geworden, habe angefangen, Republikaner zu wählen. Dinge, die einem passieren. Kombinationen gibt es öfter, als man glaubt. Aber ob es das wirklich schon, ob es da Bilder von gibt? Klick. Aber die Sache ist ja auch im Prinzip... Shave that thing! Es gibt ja so... If it's gay porn, it's shaved, sweetie. Nee, stimmt nicht. Es sei denn, es sind Bärchen. Und es gibt behaarte Männer. Ja, es gibt behaarte Männer. Wuschelige Männer. Fuzzy Wuzzy was a bear. Ryan Gosling geht schon als Dilf durch. Ich glaube, ich gehe schon dann wieder als Gilf. Grandpa, I like... Okay. Whoa. You could hurt someone with that thing. Okay. Ich glaube, ich habe genug. Na gut, aber wenn es Ryan Gosling ist, dann ich das. Ja, aber Ryan Gosling war angezogen auf dem Bildschirm gerade. Ach, schade. Und auf dem anderen Bildschirm? Das ist wahrscheinlich... mal gucken. Ja. Oh mein Gott. Nee, aber ja. Von wegen personalisierte Werbung. Also Sabrina arbeitet ja in so einem Bereich, wo sie dann auf so komische Messen geht, wo dann Leute irgendwie, die erstmal erklären, was man mit Cookies wirklich alles machen kann, die dann quasi genderübergreifend funktionieren, also von einem Browser zum nächsten springen und wie scharf man die einstellen kann. Ich habe irgendwann beim Umzug habe ich so eine Art Geschirrspülmaschine-Kombination gesucht oder so. Und dieser Cookie war wahrscheinlich so hart eingestellt, dass ich echt 3 Wochen lang noch nur Werbung für dieses eine Ding, was ich schon gekauft hatte, bekommen habe. Ja. Und prinzipiell, zum Beispiel bei Amazon, gucke ich ja ganz gern, wenn ich so ein Buch angucke oder so, das haben andere gekauft oder andere angeguckt oder so. Ich muss sagen, das finde ich ja dann noch eher praktisch, weil ich dann denke, so, okay, vielleicht komme ich dann auf irgendwas, was mich auch interessieren könnte. Da funktioniert es für mich ganz gut, nur mit dieser Spüle oder so oder mit dieser Facebook-Werbung. Also die meisten Sachen, Kinderwunsch Stuttgart, okay, meinetwegen, aber... Kinderwunsch Stuttgart? Ja. Kriegst du? Kinderwunschzentrum in Stuttgart. Wow. Hast du deine Frau irgendwann mal surfen lassen mit deinem... Nein. Na, das Geile ist, jetzt kommt gerade Sons of Anarchy und Tattoo-Dealer. Das ist sehr großartig. Und da denke ich so, Offensichtlich kann man die Cookies ja so hart einstellen, wie man will. Es ist trotzdem noch eine sehr breite Streuung, von was man da erwischen kann. Ja, es ist halt, die Cookies so hart einstellen, meinte ich mit, so wie es dich dann verfolgt halt, weil dann surfst du halt, was weiß ich, auf Zeit oder Baumarkt.de oder sonst irgendwas und da ist halt wieder diese Möbelklamotur, die du da gesehen hattest von der Firma. iPhone-Hüllen kriege ich hier aber auch angepriesen. Ich glaube, das kriegt einfach jeder. Wahrscheinlich. Ich glaube, iPhone-Hüllen kriegst du, wenn du in dem Ü15-Segment bist. automatisch mit angeboten. Ich würde eher sagen Ü5. Ich finde es schon ziemlich verstörend, wenn ich irgendwie jetzt meinen Sohn von der Grundschule abhole und so die Dritt- und Viertklässler draußen mit dem Smartphone stehen und mit ihren Eltern telefonieren. Das ist aber auch vielleicht diese Schule, ha? Das liegt tatsächlich, ich habe da mit verschiedenen Lehrern drüber geredet, weil ich ja einige Zeit an Schulen verbracht habe als quasi Co-Lehrer. Und alle Schulen eigentlich diese Handys loswerden wollen, weil das natürlich den Unterricht auch unterbricht und einfach schwierig ist mit als Statussymbol, weißt du. Alle wollen ein iPhone, keiner will einen ollen Nokia-Knochen haben und so. Und immer wenn sie es gerade so weit haben, dass sie sagen, gut, es gibt einfach gar keine Handys an der Schule, nicht nur Auswahl, sondern gar keine, kommen die Eltern an und sagen, ja, dann wissen wir ja nicht mehr, wo unsere Kinder sind und können die nicht mehr erreichen. Mein GPS-Tracker funktioniert nicht mehr, warum? Ja, genau. Die müssen so, eigentlich ist doch das zu lösen mit so, weißt du, statt, also so wie Highschool-Spinde, aber ganz kleine, wo jeder einfach morgens sein Handy reinsteckt und dann darf er es am Ende des Schultags wieder rausholen. Ja, der Mini-Handy-Spind. Das wär eine perfekte Lösung, weil du könntest die Dinger ja auch noch abschirmen nach außen, dann würden die Dinger auch keinen Empfang haben so lange. Oder man du macht könntest sogar eine Ladestation einbauen. aber ehrlich gesagt muss ich sowieso feststellen, dass diese Locker. Und hoppla, das ist gar kein Spind, das ist der Eingang zum Brennofen. Schade. Plumps. Bei Parker Lewis ist es doch der kriegst dann eine Edelmetall in einer kleinen Tüte nach genau. der Spinne. Du wirst deinen Augen nicht trauen. E-How zeigt dir jeden Tag faszinierende Links. E-How? Ja. Und so hier, deine Strategie 1914. Hier, das ist was für dich, Christopher. Sascha, sorry. Frech. Ich denke zu viel an Christopher. Frech. Ist so fahr. Genau. Ist das Eckhartze jetzt da? Beherrsche dein Land, baue Einheiten und Gebäude, kämpfe um Rohstoffe, jetzt kostenlos. Ja, aber vielleicht hat sich das gerade mal vermischt, weil wir zusammen online, also so im Bildchat sind, dass ich deine Werbung kriege und umgekehrt irgendwie. Moment, jetzt ist das Saschas Werbung, jetzt ist hier Frau über 35 suchen. Das wäre natürlich das Beste, wenn die Cookies nicht nur Browser überspringen, sondern auch noch Personen. Bildfenster springen. Und ich auf einmal die ganzen Dilfs von Nomi krieg. Suchbegriff Frauen mit dicken Dingern, schon wieder Typen mit dicken Eiern. Verdammt nochmal! Ich habe jetzt, glaube ich, gerade das suchst du? Von Nomi hier, Michael Persbrandt in der Hauptrolle des berührenden Melodrams Stockholm Ost. Das kann ja wohl nicht für mich sein, ja. Trading like a pro. Trading options, 2.5 interest on your balance. Interest falsch geschrieben. Das sind so die gesponserten Nachrichten, die man gerne liest. Da hat man dann auch seinen Spaß trotz allem. Absolut, absolut. Ich bin über eine lustige DVD gestolpert neulich. Die kann ich als tatsächlich begeisterter Saturday Morning Cartoon Gucker allen anderen begeisterten Saturday Morning Cartoon Guckern empfehlen. Ich habe sie in einem Ramschladen für 1,50 € gekriegt. Gibt's auch im Internet zu kaufen. Batman, The Brave and the Bold. Ah, das ist super. Die Saturday super. Morning Show. Also wer da mal reingucken will auf YouTube, ich weiß nicht, ob es legal ist, aber wenn es auf YouTube ist, sag ich mal. Sei hier bei uns. Ist es legal? Da sind ein paar Folgen, wenn man da mal angucken kann. Und da sind auch Clips von vorher. Sprech gleich weiter. Ich glaube, Eckhard ruft mich an. Ah, okay. Ist aufgestanden. Das ist echt cool. Das ist so Brave and the Bold. Ist auch mehr so. Das sind immer so zwei Episoden, glaube ich, pro Folge, wenn ich es richtig zusammenkriege. Und es ist immer sehr klassisch. Also da wird dann so Batman am Grill über irgendeinem Säurebad geführt und ist der Joker und den ganzen anderen Bösewichte. Und dann gibt es so kleine Geschichten, sind es halt, die mehr so in einem klassischen Setting haben. Oder was ich auch sehr nett fand, war irgendwie so, da hat dann die Justice League, die Justice Society eingeladen auf ihren Satelliten. Und dann war es eine langweilige Party und so. Und dann hatte aber Batman mit Ra's al Ghul Probleme und dann mussten sie zusammen kämpfen, fanden sich dann irgendwie ganz cool und so. Das ist aber irgendwie, ich finde es immer sehr charmant. Oh. The Brave and the Bold. Hab ich gerade erzählt, Stefan. Ah ja, okay. Ich muss gerade hier gucken. Ich versuche gerade noch Eckhard einzuladen. Ins Boot zu holen. Ich komme nicht wieder auf. Ich kann euch nicht mehr sehen. Das ist der Vorteil gerade. Na gut, da wird schon irgendwas. Achso, vielleicht drücke ich hier auf Schließen. Ha, das funktioniert. Gut. Gut. Ja, ich war begeistert, weil schon, man kann das hier am Cover sehen. Hier ist Commandy auch zum Beispiel. Ja, super. Und Mr. Miracle hier oben, glaube ich, ist das, oder wie der heißt, oder Dr. Fate ist das, glaube ich. Ich kenne die ja nicht alle. Fate. Mr. Miracle ist der hier, genau, der hier, oder Miracle Man. Jedenfalls, es richtet sich stark nach der alten Kirby-Appearance von Fourth World, also man hat auch OMAC drin und Big Barda und so, und das ist sehr nice gemacht, tolle Voice-Talents dabei, John DiMaggio, der Bender gesprochen hat, bei Futurama ist mit dabei unter anderem, und ich habe jetzt zwei von denen, ich glaube es sind 5 Folgen hier drauf, oder 6 Folgen sind hier drauf, und 5, habe mir 2 angeguckt, hat mir gut gefallen, und kann ich empfehlen, das ist ein schönes kleines Geschenk, was man sich selber machen kann. Ist auch schön, schön animiert, also schöner Zeichenstil, finde ich. Genau, also es ist relativ basic von der Animation her, da ist jetzt nichts Großes, aber... Ja, ist mehr so Gesicht und dann Mund. ja, aber dann halt auch mal so ein... Also die bringen so ein paar Manga-eske Sachen auch rein, also wenn jemand einen Schlag abkriegt, dann fällt er so in so zack, zack, zack, zack, zack, zack, Strobing Phasen. Das sieht ziemlich gut aus. Aber John Quick Falusi würde sich wahrscheinlich wieder tierisch drüber aufregen, habe ich recht? Naja, gut, aber worüber regt er sich nicht auf? Also, naja, dass das so alles nach 1930 ist. Jahre alt sind, ja. Ich kann es ja verstehen. Ich meine, wenn ich Animator wäre und in dem Business arbeiten müsste, würde ich wahrscheinlich auch die ganze Zeit schimpfen. Aber ich finde, was Warners mit dem ganzen von Batman Adventures über Batman Beyond bis zu dem Ding gemacht hat, finde ich einfach für die Figur von Batman einfach prima. Das passt. Das ist Saturday Morning. Das will auch nicht mehr sein. Ja, also ich muss sagen, die haben da wirklich so eine Art Stil und Machart geschaffen, die ich mir halt auch gerne mal angucken kann. So, ja. Nicht nur für Kinder. Und das ist eigentlich immer das Beste, wenn du ein Kinderprogramm hast, was auch ohne Probleme von Erwachsenen geschaut werden kann. Genau. Und wenn man überlegt, dass Batman Adventures inzwischen auch bald 25 Jahre alt ist. Ja. It's true. Ja. Dann habe ich noch einen anderen Tipp für DVDs. Mal was Intelligentes ohne Explosion. Frozen River. Ist so richtig klassischer amerikanischer Independent-Film über, fängt an mit einer Frau im Schnee vor ihrem Trailer. Ihr Mann hat sie gerade verlassen, der ist spielsüchtig, kommt im ganzen Film nicht mehr vor. Sie hat zwei Kinder, einer ist 5, einer ist 15. Und dann wird der erste Teil von ihrem neuen Double-Wide-Trailer geliefert, in dem man gut leben könnte. Und der Mann hat aber auch das ganze Geld mitgenommen, deswegen fahren die wieder zurück und nehmen das Haus wieder mit. Und sie kommt mehr oder weniger durch Zufall, das spielt ganz oben im Norden von New York State, also an der Grenze zu Kanada, in einer Reservation von Mohawk-Indianern. Und sie kommt zufällig an eine junge Mohawk-Indianerin, die beiden mögen sich nicht besonders gerne. Und auf die eine oder andere Art und Weise kommt es dazu, dass sie mit der über den zugefrorenen Fluss über die Grenze rüberfährt und dort zwei chinesische Flüchtlinge in den Kofferraum einpackt, $600 kriegt, auf die andere Seite fährt, die da abgibt, wieder $600 kriegt und so macht die junge Mohawk ihr Geld und sie beteiligt die weiße Frau. Wieso ist denn jetzt Eckart, wieso kommt der auf Skype auf einmal? Ich habe keine Ahnung, vielleicht kommt er hier nicht rein. Aber dann lad ihn doch noch mal ein. Hab ich doch schon. Aber jetzt versucht er hier auf Skype reinzukommen. Der ist doch... ist noch nicht ganz wach, glaube ich. Wahrscheinlich hat er keine Ahnung, wo wir sind. Ja. Wo sind die denn? Wo sind die denn? ja, und sie kommt da so in dieses... Das Lustige ist, dass die Mohawk immer sagt, das ist, hier gibt es keine Grenze, weil das Reservat geht bis auf die andere Seite rüber. Deswegen ist das eigentlich keine Grenzverletzung in dem Sinn, behauptet sie zumindest, natürlich ist es irgendwo schon eine. Und das Ganze wird so eine Geschichte von einfach zwei Frauen, denen es beiden nicht besonders gut geht, die beide nicht wahnsinnig sympathisch sind eigentlich, aber du musst ihn nochmal einladen, weil Google sagt, Eckart, der Hangout wäre vorbei. Okay. Nee, jetzt hat er's. Falschen Hangout geguckt. Und natürlich gibt es einiges an Problemen. Es wird aber nicht zu arg gepusht mit den Problemen. Man kann das gut nachvollziehen. Was toll ist bei dem Film ist, die Schauspieler sind alle wirklich hervorragend. Also die trauen sich auch wirklich einfach mal scheiße auszusehen, ungeschminkt zu sein, verfroren. Tom Hanks? Genau, Tom Hanks ist nicht mit drin. Der bekannteste da drin ist wahrscheinlich, also die bekannteste ist die Hauptdarstellerin Melissa Leo, die man fast nicht wiedererkennt, und der bekannteste dürfte in der Nebenrolle Mark Boone Jr. sein. Und damit hat sich's dann aber auch schon so ziemlich, von den restlichen Leuten habe ich eigentlich nicht wirklich viel mitbekommen bis jetzt. Aber der lohnt sich auf jeden Fall und ist auch nicht arg teuer. Man kann den mal gucken, wenn man erwachsen ist. Aha, da ist er. Jetzt Hallo? Hat Stefan wieder rausgeschmissen. Eckart! Ey, das ist ja alles wieder neue Technik. Ich bin wirr. Das ist die gleiche Technik wie immer. Ja, wir sind derselbe doppelte Stefan. Ja, ich bin fasziniert, dass ich nur einmal da bin. Ja, wir sind live. Wir sind tatsächlich, das passiert gerade, während wir sprechen. Ja, ich habe gerade nämlich schon geguckt. Ja, deswegen haben wir jetzt auch einen Zuschauer. Ah. Wir können uns selber die ganze Zeit zuschauen. Ja, ihr lustigen Spaßvögel, ne? 12 sagen und dann schnell anfangen. Ja, ich kann nichts dafür. Stefan hat sich da nochmal. Ich habe gestern aber noch eine Mail geschickt, so um 1 Uhr nachts oder so, dass das anders ist. Ja. Ja, und ich habe dann um 4 Uhr nachts geantwortet und wenn du das nicht mitkriegst, werde ich auch nicht. Hey, ja? Alter, also, man muss ja auch ein bisschen anschauen. Man muss auch wollen. Betten. Hallo, willkommen. Wo sind wir? Andersrum. Schön, ja. Wir haben erst über Facebook geschimpft und dann haben wir haben wir angefangen, Sachen für Weihnachten zu empfehlen. Ich empfahl gerade, damit du weißt, wo wir sind, eine Zeichentrickserie Batman, The Brave and the Bold und den ziemlich guten Film Frozen River. Frozen River. Ja. Da habe ich irgendwas drüber gelesen. Das geht so in die. Ist Fargo da ein guter Anhaltspunkt? Nur vom Wetter her. Nee, das dachte ich auch erst, aber das ist ein anderer. Das ist wirklich nur vom Wetter her. Ansonsten ist es wirklich ganz was anderes. Einfach nur eine Geschichte von zwei Frauen, denen es nicht so gut geht im Leben und die sich darüber nicht beklagen, sondern einfach weitermachen. Mhm. Lohnt sich. Also ganz toll geschauspielert. Ist nicht ganz so groß wie Cloud Atlas. Hast du den gesehen? Nein, ich bin noch nicht dazu gekommen, aber... Aber wir können gerne nachher noch über, oder vielleicht in einem extra Podcast über Skyfall reden, wenn ihr mögt. Da habe ich eine Meinung zu. Ihr mögt. Genau. Ja gut, also ich habe versucht, einen Film zu gucken, den hat mir ein Student geliehen. Versucht? Domino von Tony Scott. Ach du meine Güte. Ich hab's dreimal versucht, den anzugucken und nach spätestens 15 Minuten setzt bei mir alles aus. Das ist ganz, ich weiß auch nicht, das ist ganz schlecht geschnitten, geschrieben. Geschnitten ja, aber nee, der Schnitt ist auch krass, also muss man mal es sagen. Es ist ziemlich die Optik, schlimm. Ist es nicht von Tony Scott sogar? Das ist Tony Scotts vorletzter Film, glaube ich, ne? Oder sowas. Oder vielleicht, ich weiß nicht, keine Ahnung. Na, der ist ja schon ein bisschen alt, so neu ist der nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich krieg sowas ja nicht. Ein alt. Kam auch schon im Fernsehen. Jo. Wie lange seid ihr denn jetzt schon dabei hier? Halbe Stunde oder so. Halbe Stunde, sind ja fast fertig, ist ja gut. Du. Ja, also Stefan, bist du fertig? Ich bin, weil dann hätte ich einen. Hau doch was rein zwischenrein. Genau. Warte, kann ich doch was fragen vorher? Ja. Um ein bisschen die Spannung zu brechen und so. Benutzen wir jetzt neue Technik, weil wir sind ja jetzt wieder zum Audio-Podcast so die letzten paar Male eigentlich zurückgestuft, weil das Bild immer. Ja. Unparallel. Wir gehen jetzt live über YouTube und ich zeichne nicht mehr auf, sondern wir haben es direkt und das müsste jetzt dann wieder synchron sein. Der Vorteil war, dass mir ein Angebot gemacht worden ist, relativ billig eine Standleitung legen zu lassen zu den YouTube-Servern hier in Stuttgart. Und, über CERN und Australien. Und das scheint mir relativ gut zu funktionieren. Das Blöde ist nur, dass Pete jetzt ständig über das Kabel stolpert, aber es kann halt nicht alles haben. Ja, also wenn das Bild irgendwie ausfallen sollte oder ich auf einmal 5-mal da bin, mein Sohn ist schuld. Okay. Google hat uns angeboten, diese Hangouts live zu schalten, wenn wir ihnen eine Handynummer verraten. Und dann habe ich ihnen die Handynummer von meinen Eltern verraten und dann... So, Google, du das in deine Pfeife. Zieh da mal meine dran. Meine Schwiegermutter sagt ja immer, wenn man sie anruft... ist ja ihr Handy nicht an und dann spricht man sie darauf an und dann sagt sie, naja, das schalte ich halt nur an, wenn ich telefonieren will. Ja, absolut, genau. Und dann, logisch. Halt. Furchtbar logisch. Nicht genug dessen, sondern sie sagt auch noch, du, ich habe versucht, dich anzurufen, dein Handy war aus, was denkst du mir denn dabei? Also, dich erreicht man ja nie. Ja. Die liebe Jenny hier. Ja. Nee, Handy anschalten ist bei Leuten über 60 offensichtlich nicht so wahnsinnig in. Was das an Strom kostet. Ja. Wenn sich da die Schulkinder mal ein Beispiel dran nehmen würden. Ja. Da würde es schon reichen, wenn man ihnen die SMS-Funktion wegnehmen würde. Ja, bei mir ist auch wieder jemand übers Kabel gestolpert, aber ich habe nämlich keinen Ton auf den Kopfhörern, sondern nur über die Boxen. Aber damit möchte ich euch jetzt nicht langweilen. Okay, also gut. Leider bin ich völlig auch fasziniert von diesen Soundeffekten, weil ich komme jetzt zu einem Buch. Ey, geil! Können wir die auch machen oder darf nur... Ja, du kannst da Google-Effekts links klicken, dann kannst du dir auch einen Bart oder so anhängen lassen. Aber das Ding ist, dass ich habe im Urlaub hatte ich dieses Buch dabei, weil so, weil ich den Anfang irgendwie ganz nett fand. Also die kriegen da irgendwie so Notes, also es ist ein Science-Fiction-Buch. Jack Vance, Planet of Adventure. Okay. Jack Vance ist doch so richtig klassische Science-Fiction. Absolut, ja. Also das Buch wurde auch in den 60ern geschrieben. Ist natürlich dann immer geil, wenn man solche Bücher heute liest, wenn man, auch wenn man damals dann in die Zukunft denkt, schafft man ja meistens nur so 10 Jahre eigentlich so. Mhm. Weil alles andere über die Vorstellungskraft hinausgeht. Und wenn man das dann heutzutage liest, ist es halt schon manchmal so ein bisschen so. Das ist auch, wenn du zum Beispiel den ersten James-Bond-Roman liest, da wird halt noch so unten an die Tür so ein Haar geklebt und so, damit man weiß, wer im Zimmer war und so. Und die Wanzen waren noch so groß wie so ein Teller und so Kram. Und waren vorne auf einem Yps drauf. Und das ist dann immer ganz cool. Und dann hatte ich den Anfang gelesen, also es ist so, die fliegen irgendwann im Raumschiff irgendwann, kriegen so ein Notsignal und dann senden sie auch so zwei Typen zu dem Planeten runter und dann wird das Raumschiff aber zerschossen und am Ende bleibt einer übrig und das ist dann der Held von diesem Buch. Da hatte ich nur den Anfang gelesen und habe gedacht, das hat... Das sind 3 Bücher in einem, das hat 600 Seiten. Ich nehme es mal mit für einen Urlaub, das ist so Busfahrt oder sonst irgendwie. Und dann fand ich es am Anfang völlig beschissen, weil der Typ ist so ein Macho-Egomane und sonst irgendwas in dem Buch. Und, aber am Ende habe ich ihn geliebt, weil es ist immer so, im Endeffekt kommt er immer in so Situationen und dann... meistens läuft es dann so, ja, ihr macht da völligen Quatsch, wir machen das mal so, wie ich will und dann funktioniert es eigentlich auch immer. Aber das ist mit so einer Larmoyanz und einer Lässigkeit geschrieben, dass es echt Spaß macht mit der Zeit, weil du weißt, er kann eh nie verlieren. Dann denkst du immer so, okay, welchen Scheiß denkt er sich jetzt wieder aus? Und das ist meistens sehr unterhaltsam. Cool. Und im Endeffekt, als es dann zu Ende war, war ich wirklich traurig und ich hatte auch die letzten Tage, hatte ich dann echt fast, bin ich immer an diesem Buch geklebt, weil es einfach so lustig war. Es ist halt so ein richtiges Pipe-Ding und ist jetzt vielleicht nichts für Weihnachten rum oder so, aber für den nächsten Urlaub vielleicht. Planet of Adventure, das sind die 3 Bücher. Ich lese die jetzt nicht vor. Nee, sind sogar 4 Bücher, wie ich gerade sehe, zusammengefasst. Und irgendwie macht es echt Spaß. Es ist auf seine, trotz aller seiner Plumpizität, ist es doch sehr originell und amüsant. Plumpizität. Ah, Gottes Willen. Das ist ja, was geil. War das denn wie? Das ist die Christopher Nolan-Plumpizität. Ah. Das ist die traurige Posaune. Nee, das ist Dramatik. Ah. Ach so. Ja. Hallo, Eckhard. Hallo. Oh, mach das, hör auf, bitte. Aber darf ich einmal kurz? Jack Vance habe ich mal von irgendjemandem ein Buch geschenkt bekommen, da war ich so 16 oder sowas. Da gab es von Möwig, glaube ich, Pabel Möwig, die hatten so eine Reihe von silbern gebundenen Hardcovern. Und völlig verschwendet, das ganze Silber, aber zu Möwig wird es passen. Also ja. Perfekt, ja. Und ich habe das total gerne gelesen. Das war, glaube ich, der erste Science-Fiction-Roman außerhalb von Jules Verne, den ich gelesen habe. Und ich fand, der Typ hat so geschrieben, dass ein 15-Jähriger das gut gutieren kann. Gib alle Logik auf und steigere dich in Sexfantasien und Sexfantasien? Mit einem Schuss. Dann. Naja, gut, es ist halt so männliche Sexfantasien. Ist schon eher so junge Menschen oder? Junge Männer am ehesten. Also Planet of Adventure ist eigentlich schon der richtige Titel, weil er lebt da halt einen Abenteuer. Ich höre immer jetzt zwischendurch gar nichts. Bin ich das nur oder seid ihr das du? Ich weiß nicht, ob Mädchen damit so viel anfangen können. Aber wobei, Nomi, liest du Ian Banks? Was? Ja, natürlich. Ah, auf den bin ich letztens auch gestoßen. Da der ist so, toll. Wusste ich gar nicht, dass du Science Fiction auch liest. Science Fiction nicht, aber Ian Banks. Die Culture Novels, naja, es gibt ja, also Ian Banks, da schreibt er ja normale Bücher, sage ich jetzt mal, und unter Ian M. Banks schreibt er seine, Science Fiction Sachen. Und die Science Fiction Bücher, da habe ich jetzt gerade, endlich ist es neu rausgekommen, ich habe 3 Monate drauf gewartet, weil diese Culture Novels, habe ich davon schon mal erzählt? Nee, deswegen, du kannst gerne mal, also ich habe eins gelesen davon, aber ich will die alle auch noch lesen. Also die sind, diese Bücher spielen alle im gleichen Universum quasi. Und zwar, das ist die Zivilisationen, die so weit fortgeschritten sind, dass sie die ganze Nanotechnologie und quasi also alles herstellen können, also auf molekularer Ebene alles bauen können, hast du auf einmal eine Gesellschaft, in der es keinen Mangel mehr gibt. Mhm. Weil es gibt ja alles, für alle. Und es gibt riesige Raumstationen, es gibt, du kannst alles machen, also die sind eigentlich keine Limits mehr gesetzt. Mhm. Mit aber irgendwas. Das ist doch was, aber was ist mit der Seele, frage ich da gleich. Nein, das ist ja noch, ja, und das Coole ist eben, also in dieser Zukunft ist es dann so, es gibt auch AIs, also artifizielle Intelligenzen, und die sind normalerweise Schiffe. Oder eben zum Beispiel der Ring, auf dem du lebst, also diese Ringworld. Und die werden alle von einem Mind, also die heißen dann Minds, gesteuert, und die sind sehr unterhaltsam, weil die sind natürlich unendlich viel intelligenter als wir, aber sie wurden so designt, dass sie uns quasi als nette Haustiere sehen. Und klar, sie bräuchten uns jetzt nicht. Ja. Sehen wir da Probleme sehen, möglicherweise? Nee, also weil, und zwar, das ist also die Culture, das ist so diese Großzivilisation, wo eigentlich also so Liberale, jeder darf machen, was er will, Gesellschaft ist. Es gibt verschiedene Level von anderen Zivilisationen drumherum. Und die Schiffe sind halt sehr unterhaltsam, weil die geben sich also auch immer selber behämmerte Namen wie Last Chance to See oder I don't know who you came here with oder das ist ziemlich unterhaltsam. Und eben jedes Buch beleuchtet einen anderen Zeitraum in der Geschichte der Galaxie. Und also manchmal hat er ziemliche Freude dran, schreckliche Foltereien zu beschreiben. Von jetzt zum Beispiel, es gibt ein Buch, da ist zum Beispiel eine Zivilisation, die hat beschlossen, naja, wenn wir Leuten nicht mit einer echten Hölle drohen können, aber sich ja alle uploaden, bevor sie sterben, sorgen wir einfach dafür, dass es im Computer jenseits eine Hölle gibt, wo sie dann leiden und gefoltert werden, auf alle Zeiten. Facebook-Werbung oder was? Die Zivilisation besteht aus kleinen Elefanten. Die sind, statt aus Affen haben die sich aus Elefanten entwickelt. Und zwei von diesen Elefanten begeben sich dann in diese Hölle, um quasi das aufzudecken und da politisch was dran zu ändern. Und dann beschreibt er über Seiten und Seiten und Seiten, wie es wirklich Hieronymus die kleine Bosch Elefanten gefoltert werden, allerdings. Und du denkst so, okay. Alter, es macht jetzt nicht viel Spaß. Aber ich kann es trotzdem schwer empfehlen, weil es ist super unterhaltsam. Ist das ein Buch oder eine Buchreihe? Es sind mehrere Bücher. Es gibt eine ganze Reihe von. Der Zusammenhang das sind die Culture Novels. Genau, also das ist die alle immer dieses Universum, was die zusammenhält. Von denen habe ich noch gar nichts gehört. Ich hoffe, ich habe es jetzt auch irgendwie nachvollziehbar beschrieben, aber es ist eben eine sehr, sehr reichhaltige Welt und deshalb weiß man gar nicht, wo anfangen. Also was ich da gerne noch halb empfehlen würde in dem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob ihr von dem mal gehört habt, John Scalzi. Der hat Old Man's War geschrieben, was sehr unterhaltsam ist. Habe ich das zum Glück mal nicht so ein 600 Seiten schicken, sondern es ist irgendwie so 200 Seiten oder so. Was irgendwie ganz nett ist, weil da kannst du irgendwie auf der Erde leben und wenn du 80 bist, kannst du entweder sterben oder zum Militär gehen und sind immer ich weiß nicht mehr, wie es war oder so, aber da gibt es dann immer so dieses, wir verpflanzen garantiert keine Gehirne oder sowas und dann ist man die ganze Zeit gespannt, wie sie jetzt, weil du wirst dann wieder jung, wenn du ins Militär gehst, damit man nicht da irgendwo einsetzen kann. Also das Ding ist bei ihm, also ich freue mich immer, wenn ich es lese am Anfang, weil er so einen sehr lockeren, flüssigen und teils humorvollen Schreibstil hat, weil diese neuen, jungen, alten Soldaten, die kriegen dann so eine Art Gehirn, so ein Brain Pearl heißt es, Gehirncomputer. Du kannst ihn halt benennen und dann finde ich es halt total witzig, den Fuck You oder sonst irgendwas, ne? Weil die sagen dann, Fuck You, gib mir die Daten von was weiß ich was irgendwie. Und den Witz findet dann aber so gut, dass er halt noch 15 Mal kommt. Naja, und das ist dann genau auch das Negative an ihm. Am Ende denkst du so, irgendwie war das Buch ganz cool, aber irgendwie habe ich jetzt auch gerade keinen Bock, das nächste zu lesen. Das ist irgendwie wie wenn du zu McDonald's gehst und nicht mal mit diesem ganzen Scheiß vollfrisst, hast du am Anfang auch Bock und danach ist dir kurz übel und so ein bisschen. Nee, also so da kann ich dann die Culture-Bücher mir empfehlen. Also da hat man auf jeden Fall Bock. Ja, also das hatte ich auch. Also Ian M. Banks ist da wesentlich angenehmer. Also der ist auch sehr viel gehaltvoller, weil John Scalzi nie so tief ist. Also meine Lieblingsszene war, weil die Menschheit hat dann mit allen möglichen Astrovölkern irgendwie Krieg. Und am Ende macht er da auch voll mit und er hat dann irgendwann ist er auf so einer Welt, so eine quasi Gullivers Reisenwelt, wo die ganzen anderen Wesen so kleine Menschen sind. Und der ist dann gerade in so einer Stadt und zerschmettert irgendwie 500 also Aliens irgendwie so da und kriegt da so eine Sinnkrise, während er da kämpft. Und das ist sehr. Aber wozu ist das alles gut? Ja, das ist sehr amüsant. Aber sonst, die Culture-Novels, die sind dann relativ neu, oder wie? Weil irgendwie habe ich Ian M. Banks, habe ich mal angefangen. Also Ian Banks habe ich The Wasp Factory mit großem Vergnügen gelesen. Das war das Ding, was du mir mal geliehen hattest. Genau. Das ist grandios und tatsächlich auch in Deutsch erhältlich als Die Wespenfabrik. Ja. Habe ich auf der Buchmesse gesehen, beim Milena Verlag. Aber sonst hatte ich immer so den Eindruck, dass Ian M. Banks fast so Richtung Asimov geht eher. So, also so ein bisschen seicht daherkommt, aber vielleicht habe ich mich... Also Asimov finde ich schon seichter als M. Banks, aber ja. Man darf es halt auch nicht verklären, es ist halt reine gute Science-Fiction, was Banks schreibt. Wie ist denn so ein einzelner Titel von einer so einer Culture-Novel? Warte, du fängst am besten an, jetzt muss ich leider kurz nachgucken erst. Ja, insofern schließe ich mal mein John Scalzi-Part ab. Der hat auch ein Buch geschrieben, Red Shirts. Ich habe es jetzt nicht gelesen, weil ich hatte davor ein anderes Buch gelesen, hatte dann wieder diesen Kotzeffekt. Aber ich bin mir sicher, dass wenn man Red Shirts kauft, was im Endeffekt so eine Anspielung ist auf die Star Trek Red Shirts, was jetzt nicht offiziell im Star Trek Universum spielt, weil man es wahrscheinlich rechtlich bla bla bla oder so, hat aber trotzdem so ein Buch drüber geschrieben. Und ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich amüsant ist. Also wer da sich vielleicht mal ein bisschen locker flockig sowas geben will, ich glaube, dass es nicht wehtut. Und dass es sehr unterhaltsam ist. Also, lass mal sehen. Also ich fand, es ist eigentlich ist es wurscht. Also wie gesagt, er hat angefangen, die zu schreiben 1987. Mhm. Und eine Weile her. Ja. Und hat also wie gesagt, das neueste Hydrogen Sonata ist vor 2 Monaten rausgekommen. Ja. Und die Bücher haben immer mehrere Erzählstränge. Und deshalb tue ich mich immer so schwer, ein bestimmtes zu empfehlen, weil dann denke ich immer, ja, bei dem einen ist der eine Strang super spannend und lustig und gibt dann voll viele Details, aber der andere, der nervt so ein bisschen. So, deshalb. Aber zum Beispiel mit Accession anzufangen oder Surface Accession. Detail finde ich einen ganz guten. Wie heißt der zweite? Surface Detail. Und Use of Weapons ist eigentlich der Klassiker, den alle immer nennen, weil der auch so einen gemeinen Twist hat, aber ich fand den... Also er beschreibt zum Beispiel auch ganz gerne mal Kriegszeug und wie dann hier strategisch vorgegangen wird und so. Muss man auch wollen. Player of Games. Also wie gesagt, ich finde es eigentlich... Also ich muss sagen, ich habe Consider Flavors gelesen. Das ist auch das, wo ich immer drauf gestoßen bin, deswegen habe ich es dann gelesen. Ja. Ach, davon habe ich aber schon mal gehört. Ach, der gehört auch zu den Culture Novels. Genau. Ah ja, gut. Da muss ich nochmal gucken. Ich glaube, den haben wir als Bedenke Flebers auch irgendwo hier im Regal stehen. Na, der ist sehr bekannt. Ja. Gut, dann kann ich da ja mal reingucken erstmal. Gut. Mach das doch. Dann mache ich das doch so. Komm, dann ist hier die Birne geschält. So. So, also wovon ich immer noch nicht loskomme, ist Jasper Ford, Stefan, den du ja mal mit... No. Shades of Grey gelesen habe und jetzt bin ich beim 7. Thursday Next. Die sind schön, ne? Zugegebenermaßen von unterschiedlicher Qualität, sind aber nie schlecht, wirklich. Also das fasst Ford, finde ich, ziemlich gut zusammen. Von unterschiedlicher Qualität, aber nie schlecht. Also man der hat ja inzwischen Metaebenen zu seinen eigenen Metaebenen aufgebaut. Ja, und das Büchern ist so metaverebnet, dass ich beim Anfang des ersten Thursday Next dachte, oh Junge, lehn dich nicht so weit aus dem Fenster, das geht doch nicht gut. Das aber Ding, solltest der das tatsächlich, er lehnt sich nicht raus, er springt und nimmt die ganze Einrichtung mit. Ja? Also genau. Offensichtlich hat er die ganzen Bücher gelesen, über die er da referiert. Also kennt sich relativ gut aus in ziemlich vielen Büchern, von denen ich nur vage gehört habe. Ich habe tatsächlich auch einen Abstecher so ins nächste Universum, dann in die Nursery Crimes gemacht. The Big Over Easy ist, glaube ich, der erste. Big Over Easy ist der erste, ja. Und ist auch schön, ist, ja, aber ich lese jetzt erstmal Thursday Next weiter. Und was jetzt aber auf meiner Wunschliste für Weihnachten steht, ist seine Jugendbuch-Sache The Last Dragon Slayer und Dings of the Quark Beast. Return of the Quark Beast? Ich glaube, habe ich noch überhaupt nicht gelesen, die Dinger. Muss ich mal reingucken. Weil ich immer noch am vorletzten Thursday Next knapse, da bin ich irgendwie nicht so richtig reingekommen. Das ist der, wo wir mit der Thursday One Next zu tun Thursday haben, die tatsächlich die, genau, One of Our Thursdays is Missing. Wo das wir tatsächlich mit der literarischen Thursday zu tun haben. Ja. Das ist ein schwächerer, ja. Der ist schwierig. Also du hast nicht so das Gefühl dafür. Also zur Erklärung, wir haben es da mit einer Jurisfiction-Detektivin zu tun. Jurisfiction passt darauf auf, dass Charaktere in Romanen nicht auf einmal irgendwas machen, was sie nicht machen sollen. Also nicht, dass auf einmal Hamlet entscheidet, erfolgreich zu werden. Und, Moment, wobei das ja auch schon wieder schon die Weiterentwicklung ist. Sie stimmt, fängt schon an als Literary Detective in der normalen Welt und erst nach im zweiten oder dritten Buch wird sie dann sozusagen in die Buchwelt eingeladen und hat da eine zweite Detektivslaufbahn. Also es ist wahnsinnig komplex. Ja, und dann geht er dann so weit, dass er tatsächlich erklärt, dass die Thursday Next, die in die Buchwelt reingekommen ist, eine geschriebene Thursday Next ist, über die anders berichtet wird als über die reale Thursday Next. Es gibt sogar noch eine dritte Thursday Next, die rausgekürzt worden ist aus der Continuity. Die kommt in Band 5, glaube ich, vorne. Die ist sehr lustig. Wo die echte Thursday Next gesagt hat, ich finde das scheiße, dass ich werde immer so geschrieben, als wäre ich so hardboiled und gemein zu den Leuten. In Wirklichkeit häkel ich gerne und mag Buddhismus. Was natürlich nicht stimmt. Was natürlich nicht stimmt, aber sie wollte so ein Image von sich verkaufen. Dann haben sie einen Roman geschrieben davon, der sofort verboten wurde irgendwie, weil er gar nicht ging. Aber der Charakter von dieser anderen Thursday Next, der rennt da immer noch rum und will immer lieb sein zu allen. Und das wird natürlich ihre Assistentin in dem einen Fall. Also sie hat so mit ihrer guten Seite zu tun. Sie trifft auch ihre böse Seite dann irgendwann. Also du hast es mit Captain Kirk auch schon passiert. Vier Thursday Nights zu tun. Ja. Er macht das echt super. Also die Nursery Crime Sachen waren die, wo ich eingestiegen bin. Das sind auch seine frühesten Dinger, glaube ich. Ich glaube, das wären Abspaltungen, denn das sind ja dann wiederum fiktionale Charaktere, die zuerst in Thursday Next auftauchen. Nee, ich glaube, dass sie zuerst aufgetaucht sind und nachher dann in Thursday Next weiterverwurstet worden sind. Aber ich nagel mich nicht fest. Aber der ist sehr lustig zu lesen, weil er hat immer mal wieder eine richtig rasant gute Idee. Mhm. Also die Sache, dass ihr Mann zum Beispiel eine ganze Weile nicht existiert hat und sie die Einzige war, die sich ein bisschen an ihn erinnern konnte und dann versucht hat, ihn wieder reinschreiben zu lassen in die Continuity und dann ist er auf einmal wieder da. Das sowas fand ich ganz gut. Ja, also es sind unzählige Ebenen und man muss es, glaube ich, einfach lesen. Man kann es hier jetzt gar nicht alles erklären, aber es gibt auch, es geht um Zeitreise und genau, also ihr Mann wird ja nicht rausgeschrieben oder reingeschrieben, sondern das findet ja in der realen Welt statt. Stimmt. Und da ist es die Chronoguard, die Zeitwächter, die in der Zeit zurückreisen, jemanden im Kindesalter töten und dann ist er verschwunden. Und keiner außer die engsten Personen haben eine Erinnerung daran. Ja. Es ist also die hanebüchsten Sachen, so wo du denkst, ja, aber komm, das ist doch langweilige, das ist doch Effekthascherei. Aber er erzählt es so, dass du es nimmst und Spaß dran hast und es super findest. Also, das Faszinierendste, muss ich sagen, an der ganzen Sache finde ich, dass er es wirklich geschafft hat, inzwischen eine Romanserie zu schreiben, wo er alles dafür tut, dass die unverfilmbar ist. Also das kann nur schief gehen. Interessiert, dass es nicht verfilmt werden kann. Da kommen halt Sachen, die sind ganz Harry Potteresk, würde ich fast sagen. Also wo sie dahin kommen auf die Werften, wo die neuen Bücher gebaut werden. Ja, wo die auf Kiel gelegt werden. Und da wird erklärt, wie dann dieses Buch gebaut wird und die ganze Buchmechanik und die Logikmaschine reinkommt. Und das hat, kam mir sehr Harry Potterig vor. Maschine. Dann hast du wieder komplett bescheuerte Slapstick-Einlagen. Dann hast du hochpolitischen Kram über England und Wales, der aber eine Satire ist natürlich über England und Wales. Und dann hast du diese komplett mehrfach ineinander verschachtelten literarischen Hinweise. Yeah. Das kannst du nicht verfilmen, das ist wundervoll. Ich glaube, der sitzt jedes Mal da und denkt so, ha, prima, das kann man wieder nicht verfilmen. Das machen die mir nicht kaputt. Ich glaube, beim Film wird schon an der Logikmaschine scheitern wahrscheinlich. Ja, also, werden, ja, wenn man es versuchen würde, dann würde es so eine CGI-Orgie werden, die, also, außerdem müsste es eine Fernsehserie mit 100 Folgen sein, dann eigentlich. Und das wiederum wäre natürlich sowas, wo man sagen würde, ach, das wäre ja nur was, da würde ich ja einschalten, wenn Thursday Next schon wieder irgendwas Tolles macht. Aber ich, hallo. Da ist man dann ja auch gerne bereit, dass mal die Tricks ein bisschen schlechter sind oder so. Ja. Ah, ansonsten, noch einen kurzen Filmtipp, das hat jetzt nicht so viel mit Weihnachten zu tun, aber Lotte war gerade in Wreck-It Ralph, der in Deutschland unter Ralf Reichts läuft. Ja, also und, ich muss sagen, ich, ja, und ich habe den Trailer gesehen und dachte, ach komm. Ja, also bei dem Trailer dachte ich so, das ist mal schön fantasievoll, aber auf die Story habe ich gar keinen Bock irgendwie. Ja. Aber ich fand so das nett, dass sie da alle Computerspiele, die man so kennt, verwurstet haben. Ja, aber also Lotte sagte, das wäre super. Man kennt ja keine Computerspiele. Auf Lottes Risiko. Was ich aber noch abschließend als, also es ist jetzt nicht ein Weihnachtsgeschenke-Tipp, es ist ein Weihnachtsgeschenke-Hinweis, nicht, wo man wie und was sie kauft. Ich habe gerade einen Artikel gelesen von Mac McClelland, Journalistin, die unter anderem für Mother Jones schreibt, wo dieser Artikel erschienen ist. I was a warehouse wage slave. Sie ist quasi so, wie heißt der Dings, der sich immer verkleidet und irgendwo arbeiten geht? Günther Wallraff. Genau, sie hat sich so Wallraff-stylig bei Amalgamated Product Giant Shipping Worldwide Inc. Oh, ein vertrauenerweckender Name. Ja, das klingt eigentlich wie so Acme. Ja. Wo man seine, genau. Und da hat sie eine knappe Woche gearbeitet, bevor sie gesagt hat, das geht gar nicht. Und das ist eines von diesen, also es ist eigentlich ein Warehouse wie aus Indiana Jones, das für immer und immer geht und nicht aufhört. Und die verschicken quasi alles, was du im Internet bestellst. Wenn du im Internet bestellst und es so unglaublich günstig ist, weil sogar das Shipping free ist, dann sind das die Leute, die dafür bezahlen, indem sie 12 Stunden am Tag zwischen diesen Regalen rumrennen, in einer eiskalten Halle und das alles auf Laufbänder packen. Und das Ding ist, die haben Ziele, die sie erreichen müssen, die nicht erreichbar sind. Und die werden für einen Mindestlohn arbeiten, die da. Druck setzen dann. Genau, sie kriegen die ganze Zeit, sie werden die ganze Zeit angeschrien von ihren Chefs quasi, die ja ihrerseits auch nur minimal bezahlt werden und sie anschreien müssen, weil du Ziele hast, die du nicht erreichen kannst. Also du hast einen Ticker an deinem Revers, der checkt, wo du bist, sagt dir, wie lange du Zeit hast, bis zu diesem Regal zu kommen, wie schnell du das dann rübergebracht werden musst. Du hast 15 Minuten Pause in der Tageshälfte, wo du auf die Toilette gehen kannst, vielleicht mal deine Kinder anrufen und was essen. Wenn du in der ersten Woche auch nur eine Minute zu spät kommst, bist du gefeuert. Wenn du die Zeit danach zweimal zu spät kommst, wirst du gefeuert. Und die Leute werden auch ständig gefeuert, weil es gibt ja so viele arbeitslose Menschen, du bist auch komplett ersetzbar. Ist das in Amerika? Das ist in oder Amerika, die gibt's. USA, ja. Das ist USA. Ja. Und gut. Du musst aber davon ausgehen, dass du, wenn du zum Beispiel auch bei Amazon, Amazon hat ganz viele dieser Warehouses natürlich, weil irgendwo müssen die Bücher ja sein. Ja. Und deshalb, also mein Tipp für Weihnachten dieses Jahr, wenn ihr kauft, geht zu eurem kleinen Laden um die Ecke, geht zum Buchladen, geht zum Beispiel zu Holy Shit Shopping. Und bestellt es nicht im Internet, nur weil es da vielleicht 1 Euro billiger ist. Gibt es bei Holy Shit Shopping das Lego Arkham Asylum? frage ich doch mal. Also, nein, mit Klops im Hals wollte ich jetzt nämlich auch am Schluss noch kurz also was ich sehr amüsant fand, Merchandise empfehlen. Und zwar gibt es von Slayer jetzt Winterpullover. Also man oh kennt ja, diese die Winterpullover mit diesen Karos und so. Und da sind halt einfach Slayer-Logos und diese Pentagramme und Totenköpfe. Und das sieht original aus wie ein Winterpullover. Das ist originell. Man kann es nur gerade nicht kaufen, weil es ständig ausverkauft ist. Auf der offiziellen Merchandise-Seite von das Slayer. Aber ich habe das einem alten Freund von mir geschickt und mir kam dann auch drauf, dass man das ja eigentlich noch ausweiten könnte. Und weil ich habe gemeint, wie kommen die da drauf, so einen Pullover zu entwickeln, hat er gemeint, logischerweise, dass wir sind jetzt alle über 30, bald über 40 irgendwie. Das heißt, das Merchandise passt sich uns an. Ja, das ja. heißt, irgendwann wird es dann so kleine Häkel, die man über die Klorolle im Auto hinten stellen kann. Die Motorhead-Hilfe. Der Mötli Krü Wackeldackel. Ja. Genau, das war auch das Tom Araya als Wackeldackel. Oder einfach so eine Sinnspruchtafel für die Toilette. The root of all evil is the heart of the black soul. Slayer 1988. Und, also den, so den Eddie von Iron Maiden gibt es ja schon als Bobblehead. Ah, okay. Also siehste. Wir sind da ja nicht da so weit weg von allen. Und es gibt ja auch schon überholt. Es gibt ja auch von Slayer und Motorhead bereits den Rotwein. Ja, wobei ich das eher ein bisschen... Na, den, also, den Motorhead Shiraz kann man sogar trinken. Doch, das da fehlt gar nicht. Da fehlt jetzt noch das vegetarische Kochbuch. Aber ich freue mich auf den Rollator und den Treppenlift. Aber das Treppenlicht. Sagst du, zum Treppenlicht Schluss hast du gerade gesagt, Sascha, ist guter Laune. Der denkt, wir hören schon auf, bloß weil wir alt sind und einen Slayer-Rollator haben. Ich habe jetzt ein kleines Problem, weil, Nomi, du hast da ein ziemliches Fass aufgemacht. Ich finde das sehr interessant, was du da erzählt hast. Ja, ist auch der Diskussion würdig. Ja, aber ist denn die einzige Lösung, nicht im Internet zu kaufen? Also muss man nicht irgendwie, das ist ja so ein komplett, also, weißt du, so, ich weiß gar nicht. Das ist ja so, als wenn ich ab jetzt im Handstand zum Supermarkt laufen müsste oder sowas. Also da ist ja ein Riesenangebot auf einmal ausgeklammert. Es muss doch andere Wege geben. Genau. Das war die Dramatik. Der richtige Weg wäre natürlich eigentlich, dass die Menschen darauf achten, wo Dinge hergestellt werden, einerseits, und dass andererseits man die Politiker dazu anhält, ordentliche Arbeitsgesetze zu schaffen. Und die Arbeitsgesetze Aber in Amerika sind die unter aller Kanone. Also in Amerika kann es auch nur so geben. In Deutschland, also auf Zeit war auf der Zeit-Website waren letztens auch ein paar Artikel zu Amazon, die so in die Richtung gehen, was Nomi beschrieben hat. Also nur hat man hier noch so eine Art Lendenschurz, oder wie heißt es? Lendenschurz? Feigenblatt? Feigenblatt, genau. Feigenblatt an Minimalrechten. Du wieder mit deiner Conan-Hysterie hier. Lendenschurz. Alle im Lendenschurz rumlaufen. Nee, aber das in Deutschland ist halt so, dass die Leute dann immer so befristete Verträge kriegen, bis sie von einem Tag auf den anderen gekündigt werden können. Die haben auch sehr harte Ziele. Scheinbar nicht so hart wie in den USA, aber auch so, dass die Leute total fertig sind, weil die haben auch so einen 24-Stunden-Schichtbetrieb und so weiter. Und ja, also wenn man sich das durchliest, ich finde es immer schwierig, das ist halt auch so eine ethisch-moralische Frage, und ich habe immer mehr so das Gefühl, man wird so als Verbraucher oder als Mensch in der Gesellschaft allein gelassen, weil eigentlich, wie Stefan sagte, eigentlich hat man die Politik dafür, die das regelt, dass man einfach, dass alle eine gerechte Chance haben. Naja, oder ich meine, das Ding, wir sagen, also meiner Meinung ist es ja so, wenn du in einer kapitalistischen Gesellschaft wohnst, wie wir es nun tun, ist die einzige Macht, mit der du irgendwas bestimmen kannst, ist, was du kaufst und was du nicht kaufst. Ja, ich glaube, alles andere interessiert niemand. Jetzt hörst du auf da. Sack. Wo ist meine Seifenkiste? Warte. Ja. Und ich meine, und sind wir doch mal ehrlich. Eckart, ich meine, gut, wenn dein Kind jetzt wirklich festgefahren ist auf, es will unbedingt dieses Lego-Ding haben, das kriegst du ja, also... Ja, das kann ich ja auch beim Lego-Laden kaufen, aber ich weiß nicht, was da dahinter steht. Also, ja, ist, gut, aber nee, aber jetzt lass mich doch mal ausreden, Herrgott. Ja, gerne, Entschuldigung. Nein, dann kannst du es, wie gesagt, auch bei deinem Lego-Laden kaufen. Und klar, die bestellen das und wo die es bestellen, weißt du auch nicht, wie das da eingepackt wird. Aber sind wir doch mal ehrlich, wenn wir ganz vielen Leuten Sachen zu Weihnachten schenken, sind es Sachen, die sie nicht wahnsinnig zwingend brauchen. Und das heißt, da kann man sich doch schon überlegen, okay, was schenke ich in dem Fall und schenke ich dann nicht lieber was, wo ich mir die Mühe mache zu gucken, wo kommt es her und wer hat es hergestellt, unter welchen Bedingungen. Aber es ist halt so schwierig, finde ich, das immer so genau zu wissen. Also ich habe ja dieses Jahr habe ich ja mal mit diesem Bio- und Fairtrade-Baumwolle und so weiter so ein bisschen was erzählt und mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und das Ding ist halt zum Beispiel, wenn du das weißt, dann guckst du auf diese Labels, dann steht da zum Beispiel Made in Türkei und dann denkst du so, okay, da sind wenigstens so Mindeststandards, aber dann weißt du natürlich, dass die Leute, die das herstellen, das auch wissen und dann werden halt diese Labels in Bangladesch angenäht, made in Türkei und was. Und das Ding ist, vor allem die Macht des Verbrauchers. Früher hast du teuer gekauft und dann konntest du mit einer ziemlichen Sicherheit sagen, dass das halt nicht in irgendeiner Klitsche hergestellt worden ist. Aber es ist egal, ob du eine teure Marke kaufst oder eine billige Marke. Teilweise hat die billige Marke noch höhere Sozialstandards als die teure Marke, die einfach nur mehr Gewinn hat und genauso billig produziert. Ich finde es komplett undurchschaubar. Und das ist, ja, du aber, als ich finde, aber ich finde. Das kann gar nicht mehr bewältigen. Und aber dann ich hast finde. Noch diese andere Frage, ja. Nee, dann die, also was ich dazu kurz nur sagen wollte, natürlich, es ist schwierig und du kannst es nie exakt genau nachprüfen, es sei denn, du marschierst selber dahin und schaust nach. Nein, aber du kannst nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Und das heißt, wenn du weißt, dass etwas so ist, dann kannst du das schon mal in deine Bewertung mit reinnehmen. Ja, aber ich finde es schon schwierig, dann zu sagen, bitte bestellt nichts mehr im Internet, weil mir das zu flächig ist. Ja, also naja, gut, aber dann ich wüsste gerne, welches Lagerhaus, welche Firmen bestellen. Ja, Lorraine arbeitet bei einer Firma, die Lagerhäuser und Webshops für alle möglichen Fashion-Unternehmen macht. Die kennt die Lagerhäuser da. Ich nicht im Internet bestellen wäre jetzt für die wirtschaftliche Lage meiner Frau sehr ungeschickt. Ja, also insofern halte ich das für schwierig, solche pauschalen Geschichten. Nee, aber zum Beispiel kannst du ja sagen, wenn du jetzt bei einem kleinen, also es gibt ja genug Leute, die im Internet ihre Sachen verkaufen. Was Etsy zum Beispiel. Wo du weißt, okay, du bestellst es direkt bei jemand mehr oder weniger zu Hause. Ja, das ist, ich glaube, dabei ist es sicher, ja. So, also eben, also es gibt... Es ist nur so, ja? Ja, wobei dann der Punkt kommt, wie kommt es zu dir? Und dann rennen vielleicht nicht die Leute durch die Regale, aber da rennen dann halt Paketlieferservice-Leute das Haus hoch und runter. Und die haben auch unmögliche Vorgaben, werden beschissen bezahlt. Und das Ding ist, das ist so ein Kreislauf, du kommst da fast nicht mehr raus. Weil ich habe mich auch gefragt, zum Beispiel bei der Schlecker-Geschichte, dann hörst du, okay, die Leute werden scheiße behandelt, da ist eine Frau, die hat nicht immer Telefon, wenn sie überfallen wird oder sonst irgendwas. Dann sagst du, okay, ich bin der ethisch-moralische Mensch, ich gehe da einfach nicht mehr einkaufen. Jetzt geht das Ding pleite und dann sind auch alle unglücklich und das ist so, du kannst den kann man es auch nicht recht machen. Ne? Nein, aber es ist ja, du hast natürlich, klar ist es dann scheiße, aber diese Frauen, die da auf dem Land, weil Schlecker war ja überall, haben dann halt wenigstens irgendeinen Job gehabt, der war irgendwie beschissen, aber irgendwie waren sie, war es ja dann auch scheiße, als es nicht mehr da war. Also das, ich finde, das wobei ja, ich da gelesen habe, dass einige dieser Frauen jetzt quasi eigene kleine Tante Emma aufgemacht haben. Wahrscheinlich das Beste ist, was passieren konnte. Aber ich weißt du, da kommst du egal wo du dich hindrehst du und wenn es irgendwo kann man immer ein Dilemma erleben. Aber wie du schon sagtest, okay, wenn du das böse Warenlager hast du ja trotzdem die armen DHL-Heinzel, die rumrennen müssen. So. Also wenn du dann schon mal einfach sagst, okay, du bestellst es anders, dann müssen die Heinzel zwar immer noch rennen, aber dann hast du hier schon mal was. Ja, ja, aber dann muss ich genau wissen, welches Warenlager ist das und wen beschicken die. Was ich schwierig finde, also vielleicht um nochmal ein bisschen weiter auszuholen. Erstmal sind wir ja in den letzten Jahrhunderten und auch Jahrzehnten und Jahren enorm vorangekommen, was Arbeitsbedingungen tatsächlich weltweit angeht und vor allem auch, was Informationen über Arbeitsbedingungen weltweit angeht. Dass in Pakistan eine Fabrik abbrennt, das, ich weiß gar nicht, ob das in den 70er Jahren überhaupt bis zu uns vorgedrungen wäre. Ja. So, und diese Information zu haben, ist gut, um dann Entscheidungen zu treffen. Aber mit den Entscheidungen und mit den Handlungsanweisungen, die daraus entstehen, denke ich, wäre ich sehr vorsichtig. Ich denke, genau da muss man eben so differenziert ansetzen, wie man auch Du hast recht, und das war von mir auch schlecht formuliert und ein bisschen platt, einfach zu sagen, bestellt nicht mehr im Internet. Ich möchte aber damit nur sagen, habt's im Hinterkopf, wenn ihr im Internet was bestellt. Und überlegt kurz, habe ich nicht auch einen netten Buchladen hier die Straße runter, der sich freut, wenn der für mich mal was bestellen kann oder so. Okay, ja, du hast recht, ich sage nicht, bestellt nicht pauschal, sondern denk drüber nach. Ja? Das war ja, doch alles, was du drüber nachdenkst, du kommst immer wieder in so eine Falle rein. Das ist halt einfach dieser scheiß Kreislauf, weil okay, dann umgehst du das böse Warenlager und umgehst den DHL-Mann oder Hermes oder es gibt noch andere Lieferservice und dann hast du ja doch auch wieder, was weiß ich, dein iPad, was in irgendeiner furchtbaren Fabrik in Asien hergestellt wird. Das ist so, du kannst es nicht perfekt machen, aber... Ja. Aber ich finde eben, man darf dann nicht, weil das ist, was viele Leute dann sagen, ich kann es ja eh nicht perfekt machen, also scheiß drauf. Und das finde ich ist zu einfach. Also du meinst halt, dass man statt 100%, böse möchte ich es nicht nennen, 100% nicht nachgedacht, halt einfach ein bisschen das Hirn einschaltet, dass man nur 20% quasi ja, falsch. Man macht ja immer noch trotzdem genug Sachen, die scheiße sind. Da kann man sich ich glaube halt, man kann es auf die Weise nicht regeln. Also für mich ist es ein klares Politikversagen. Das ist genauso wie wenn ich dann im Supermarkt stehen muss und aber du willst doch nicht in jeder Fabrik einen Politiker stehen haben, der aus seinem völlig hanebüchenen Juristenkopf raus den Leuten sagt, was sie zu tun haben. Das ist doch auch Stuss. Also ich finde, es ist schwierig. Wie kann man es denn sonst regeln? Davon sag mir doch mal was. Du klickst dich da immer so raus. Eckart und ich reden uns hier jedes Mal um Kopf und Kragen und erzählen Gott weiß was für ein Schluss. Stefan so lalalalalala. Weißt du, worum es Stefan geht? Und das sage ich jetzt nur um des Soundeffekts willen. Stefan geht es eigentlich immer nur um Geld. Genau. Die Registrierkasse ist doof. Ich dachte, das wäre jetzt der Intro. Nee, das bringt nicht so. Meine Meinung ist ja... Wir werden euch vernichten. Wenn Eckart sagt jetzt so, oh mein Gott, das ist ja schwierig. Und das ist genau der Punkt, bei dem ich eh schon die ganze Zeit bin. Es ist halt wahnsinnig schwierig, sich in einer aufgeklärten Welt, die auch noch einen Informationsüberfluss hat, richtig zu verhalten. Dann kommt noch dazu, dass wir alle dieses blöde christliche Menschenbild haben, dass wir zu allen gut sein müssten und dass möglichst alle Menschen sogar gleich sind von Geburt an oder sowas. Und glücklich. Und so. Ja, also das kommt da alles mit rein. Und dass jedem Menschen der Versuch gegönnt werden soll, zu seinem persönlichen Glück zu kommen. Ich bin da überfordert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da überfordert. Ich komme oft nicht dazu, in der Stadt einzukaufen. Dann bestelle ich im Internet. Ich weiß, dass da Leute eine Scheißarbeit haben. Eine Bekannte von mir hat mal gesagt, ich kann mir diesen Fertigsalat, der so fertig geschnitten ist in den Beutel, den kann ich gar nicht kaufen, weil ich habe mal einen Bericht gesehen. Die Frauen, die stehen in ganz kalten Gewächshäusern und schneiden den Salat. Und ich denke so, ja, wenn ich ihn nicht kaufe, haben sie keinen Job. Also so, es gibt nicht die Möglichkeit, einen Prefab-Salat, und manchmal brauche ich den einfach, sorry, ich habe keine Zeit. Wenn ich biologisch gezüchtetes Gemüse kaufe, dann habe ich da Ackersalat. Hast du mal gesehen, wie Ackersalat geerntet wird? Die armen Frauen stehen im Schnee und kratzen den unterm Schnee vor. Ich habe es gesehen. Ja, ich esse auch keinen Ackersalat. Außerdem habe ich heute in der Taz gelesen, dass die Biobauern ein massives Problem mit neonazistischer Unterwanderung haben. Aber das kann ich mir gut vorstellen. Ich muss mal kurz ans Ziel. Unheimlich versuchen, Hitler hochzuzüchten auf ihrem Acker. Und mit diesem schönen Schlusswort, glaube ich, haben wir es dann auch für heute. Will meinen, ich weiß zu viel, was ich nicht wissen sollte vielleicht. Vielleicht sollte ich es auch wissen. Ich bin da wirklich überfordert. Ja, ich finde es halt auch schwierig. Und also ich denke halt auch immer lösungsorientiert. Ich denke, du und ich und Nomi und Eckart, wir können es nicht lösen. Alleine. Ja, aber wir können daran arbeiten. Was wir machen können, ist darüber sprechen. Und es ist ja prima, Nomi, dass du das gesagt hast. Ja, finde ich auch gut. Dass man ich bin auch nur dass auch wir dann, dass wir dann auf einmal wissen, jetzt wissen wir, was wir richtig machen können. So einfach ist es nicht. Nein, so einfach ist es natürlich nicht. Genau. Aber man sollte es eben... Ich wollte es sagen. Und das ist ja das andere Problem, was ich habe. Ich finde, ihr habt beide recht. So. Yay, wir haben beide nicht gewonnen. Im Internet einkaufen, andererseits wäre es total blöd, im Internet nicht einzukaufen. Also... Ich habe einen Verlag, weißt du, ich will Bücher verkaufen. Und weißt du, worüber? Über Amazon unter anderem. Und über ja, Buchhändler. Und wer macht bei dir, wer rennt bei dir im Lager rum? Mein kleiner Bruder. Ja, ja. Und ich. Und hat Schürfwunden abends, wenn er dann nach Hause kommt. Abends, früh morgens. Und tatsächlich ist unser... Wobei der Bruder auch nicht so klein ist, muss man dazu aber sagen. Aber da höre ich ja nur Grillen zirpen. Und unser Lager ist ungeheizt, das muss man dazu sagen. Ja, aber okay, jetzt können wir und doch... Das hat nur eine einzige Neonröhre. Und jetzt hier der Trick. Und jetzt der Trick. Liebe Zuschauer, ihr könnt also eure Weihnachtsgeschenke bei Zwerchfell bestellen, denn die sind nicht in einem seelenlosen, großen Lagerhaus untergebracht, sondern in einem kleinen Familienbetrieb, der von liebevoll gefütterten Familienmitgliedern bewirtschaftet wird. Genau. Wir freuen uns über jede Bestellung. Genau. Ja. Ach Sascha, hättest du doch Schluss gemacht, als du gesagt hast. Nein, wir haben ja jetzt ein Ende gefunden. Wir haben ja auch nur ein offenes Ende, würde ich es mal nennen, aber es ist ein Ende. Ja, das auf jeden Fall. Das ist ja das Schöne eben mit der Welt. Es geht ja immer weiter. Du kannst ja glauben, dass du jetzt eine super Lösung für alles gefunden hast. Aber ob das in 10 Jahren noch jemand findet, ist die nächste Frage. Weißt du, was wissen wir in 10 Jahren? Heute weiß ich, dass IKEA in den 70ern in der DDR im Knast irgendwie die Möbel hat herstellen lassen. Das man damals auch nicht. Und heute machen sie es nicht mehr. Und was weiß ich. Heute machen sie es in Sibirien. Ja, ja in Nordkorea haben die schon angefragt, tatsächlich. Ja, beim sexiest man alive. Ja, dann würde ich doch vorschlagen, Sascha, mach doch mal die Schlussmelodie an und wir tanzen noch etwas und sehen uns in 2 Wochen wieder oder so. Genau. Nein, das ist wahr, da gibt's nichts zu lachen. Tschüss. Tschüss. Und bitte entschuldigen Sie alles, was wir gesagt haben. Oh, bitte, alles. Ja. Musik. Das funktioniert nicht mit deiner Musik. Ja. Doch, jetzt wird es funktionieren. Jetzt. Die Musik eigentlich laufen. Nur musst du dann abschalten, Stefan. Ich bin ja schon aus dem Bild quasi. Na, du hast ja auch mal noch die Musik aufgedreht, dann wird alles gut. Bis bald. Tschüss.